Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Die nächste Folge Konstruktiver Krawall und ich erinnere mich daran, dass wir häufiger mal länger mit der Vorbereitung gebraucht haben auf Folgen, auf die normalen Folgen, weil die immer komplexer wurden und wir wollten aber in der Zwischenzeit trotzdem was machen und deswegen haben wir den Konstruktiven Krawall gemacht. Irgendwann hatten wir aber auch eine Instagram-Umfrage gestartet, welche die liebsten Folgen sind und ich glaube sogar 3/4 der TeilnehmerInnen haben angegeben, dass die normalen Folgen die liebsten sind und nicht die Konstruktiver Krawall-Folgen. Wie steht ihr denn dazu? Habt ihr die konstruktiven Krawallfolgen auch gerne gehört? Also schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ansonsten hören wir jetzt mal rein, was wir hier so zu sagen haben. Genau, meistens rezensieren wir irgendwie Bücher, andere Podcasts oder wie heute Bilder von einer oder mehreren Instagram-Seiten. Ach witzig, das ist die Folge. Okay, da werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal die Shownotes zu verlinken, denn es ist ja wichtig zu wissen, um welche Bilder und um welche Zitate es da geht. Wir haben uns nämlich gerade eben 10 Minuten hingesetzt und haben versucht, die dümmsten Zitate rauszufinden, nicht nur von dieser Seite, sondern von in ganz Instagram und die zu besprechen. Ach, ich mag schon wieder nicht, wie ich hier werte, wenn ich sage, das sind die dümmsten Zitate. Das spricht so eine Überheblichkeit an. Ich mag mich da gar nicht. Ich habe mir jetzt gerade ein paar Zitate davon durchgelesen und ich finde viele davon einfach auch nicht sinnvoll und nicht heilsam. Aber dumm ist schon eine ganz schön krasse Wertung. Die würde ich heute so nicht mehr treffen. Es werden nur, also wirklich ausschließlich, weiße, hetero, junge Paare abgebildet, die auch alle besonders schön sind, in Anführungszeichen, so nach der Schönheitsnorm, so die generell herrscht. Genau, und abled, glaube ich, ne? Also ich habe da auch keine disabled Person gesehen. Das ist tatsächlich super wichtig, dass wir das ansprechen. Und ich habe gerade mal geguckt, das ist immer noch so. Ich habe ein vermutlich lesbisches Pärchen gesehen auf der Seite von Beziehungsweise Magazin. Aber ansonsten nur junge, nur schöne und nur weiße, fast nur weiße, glaube ich, Menschen. Also das vermittelt einfach ein ganz komisches Bild von Beziehungen. Ich glaube, ich würde da, wenn ich ein junger Mensch zum Beispiel wäre, der Hilfe bei seiner oder ihrer Beziehung sucht, würde ich da einen komischen Eindruck bekommen davon, wie eine Beziehung auszusehen hat. Also Beziehungen können ja sehr viel diverser sein und Menschen sind sehr viel diverser. Vielleicht gewöhnt ihr euch das auch mal an. Das ist ein ganz guter Life-Skill, zu sagen, wenn ich auf irgendeiner Website bin oder in einem Magazinblätter oder so, einfach mal zu gucken, was sind da für Menschen abgebildet. Also ist das wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft oder sind das ein bestimmter Schlag von Menschen, die irgendwas repräsentieren sollen. Und in den meisten Fällen wird man davon überrascht und geschockt sein. Ein Mann erwartet von seiner Frau, dass sie perfekt ist und dass sie es liebenswert findet, wenn er es nicht ist. Auwe, haben wir uns da beide dabei gedacht. Erstens mal, warum erwartet ein Mann das von, warum seiner Frau? Da muss ich direkt mal einhaken. Wir haben das damals, glaube ich, auch sehr propagiert, diese Possessivpronomen heißen die, glaube ich. Seins, ihres, meines, mein Freund, meine Partnerin und die kritisiert. Allerdings bin ich da mittlerweile zu einer anderen Auffassung gekommen, denn diese Possessivpronomen, die sind nicht immer besitzanzeigend. Also ich kann natürlich sagen, okay, es ist meine Tasse Tee, dann gehört sie entweder mir oder ich habe sie halt gerade in Beschlag genommen, habe irgendwie eine Art von Beziehung zu mir. Das muss nicht heißen, dass mir diese Tasse Tee gehört. Und genauso ist es gerade mit Partnerschaften. Denn wenn ich sage, es ist meine Freundin oder es ist mein Freund oder mein Partner, dann heißt es auch nicht unbedingt, dass ich diese Person besitze oder einen Besitzanspruch an diese Person habe. Also von mir aus kann man das gut sagen. Warum überhaupt erwartet? Also hat eine Frau in einer Beziehung eine Leistung zu erbringen? Auch das ist ein Wort, was nicht unbedingt nur eine Bedeutung hat. Wenn ich sage, ich erwarte etwas von dir, dann kann das heißen, dass du mir was schuldest. Natürlich. Wenn ich sage, ich erwarte von dir, dass du mir mein Geld zurückbezahlst, dann schuldest du mir vermutlich Geld. Aber niemand ist erwartungsfrei. Und ich wiederhole nochmal, niemand ist erwartungsfrei. Das gilt auch für Partnerschaften und alle Menschen erwarten auch in einer Partnerschaft irgendetwas und selbst wenn diese Erwartungen nicht ausgesprochen werden, sind sie trotzdem da. Zum Beispiel erwartet man, dass man sich begrüßt, wenn man sich sieht. Oder dass du morgens nicht zu mir kommst und mit mir einem Hammer auf den Kopf schlägst. Das sind so ganz natürliche Erwartungen. Aber es sind Erwartungen. Und in Beziehungen gibt es noch sehr, sehr viel mehr Erwartungen. Und statt darüber zu reden, wie blöd es ist, die zu haben, sollten wir besser darüber reden, wie wir mit Erwartungen umgehen und wie wir sie kommunizieren können. Denn wir kriegen sie nicht los. Genau, oder höchstens kleine Jungs mit Mama-Komplex. Genau, auf die Frage, was denkt ihr davon oder wen meint ihr, spricht sowas an? Mhm. Also das Zitat von unserer Instagram-Umfrage finde ich richtig gut. Höchstens kleine Jungs mit Mama-Komplex spricht das an. Auch wenn das natürlich wieder so ein Stereotyp ist, so was ein kleiner Junge ist und so, sei mal dahingestellt. Aber Männer sind in dem Fall halt schon privilegiert, schon allein durch dieses Zitat, dass Frauen das angeblich toll finden, wenn ein Mann nicht perfekt ist. Ich finde, wir sollten alle Imperfektion toll finden. I get jealous because I'm afraid someone will make you happier than I do. Das heißt, ich versuche es mal zu übersetzen. Ich bin eifersüchtig, weil ich Angst habe, dass jemand dich glücklicher macht, als ich es tue. Da ist ja erstmal die generelle Frage, kann mich ein anderer Mensch glücklich machen? Und da ist sie schon das dritte Mal. Diese Rosinenpickerei, Wortverdreherei, vielleicht auch dieser Egozentrismus von uns. Man könnte natürlich argumentieren, man kann nicht durch jemand anderen glücklich gemacht werden. Man muss immer selbst glücklich sein. Also man muss überhaupt nicht, aber man kann sich nur selbst glücklich machen. Aber das spricht ja total ab, dass wir alle andauernd in Beziehungen zueinander stehen. Aus denen können wir gar nicht raus. Und deswegen wäre es viel sinnvoller zu sagen, wie können wir denn in Beziehungen zueinander glücklich sein, sodass wir in den Beziehungen, die wir haben, auch glücklich gemacht werden können. Denn was andere Menschen mit uns machen, zu uns sagen oder mit uns interagieren, hat auf jeden Fall ja eine Auswirkung auf uns. Das zu leugnen, ist ja einfach totaler Blödsinn. Ich bin ja auch glücklich, wenn diese Person zum Beispiel ein Hobby findet, das sie glücklich macht. Aber ich bin nicht glücklich. Warum eigentlich? Wenn diese Person eine andere Person findet, die sie glücklich macht. Oh, ich merke schon, das wird eine lange Folge. Ich habe zu fast jedem Satz was zu sagen. Also erstens mal ist es meistens so, dass mich ein Hobby von einer anderen Person nicht eifersüchtig macht, weil ich mich mit dem Hobby nicht vergleiche. Ich bin einfach kein Golfschläger. Wenn der andere oder die andere, gehen wir mal davon aus, ich bin betroffen, der andere Mensch ein Mann ist, ich habe sowieso ein bisschen ein Problem mit Männern, dann vergleiche ich mich mit dieser Person schon und sehe da auch eine Bedrohung oder jetzt nicht nur für die Beziehung, sondern auch für mich persönlich, für meine Integrität oder auch für meine Unversehrtheit teilweise, soweit reicht das. Und deswegen kann man sich durchaus bedroht fühlen von Menschen und nicht von Hobbys. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Fall, dass wenn eine Person ein Hobby findet und sagt so, boah, da gehe ich so viel drin auf, ich lege jetzt gar nicht mehr so viel Wert auf die Beziehung oder investiere gar nicht mehr so viel Zeit in diese Beziehung, weil ich sehr viel mehr Zeit in mein Hobby investiere, dann kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, dass der andere Partner sich damit nicht wohlfühlt, damit das Partner in eins sehr viel Zeit in dieses Hobby investiert. Es ist natürlich möglich, ist mir jetzt noch nicht passiert, aber es ist nicht ausgeschlossen. Also in manchen Beziehungen ist es ja sogar so, dass es nicht okay ist, Freunde oder Freundinnen des anderen Geschlechtes zu haben, weil das ist ja auch schon eine Bedrohung. Das steckt ja auch irgendwie so ein bisschen drin. Interessanterweise bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn wir unseren eigenen Podcast gehört hätten, an dieser Stelle eingehakt hätten und gesagt hätten, ja, ihr sprecht da vom anderen Geschlecht, aber es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Also ich glaube, wir waren zu anderen wesentlich kritischer als zu uns selbst. You can't make a person change because you love them. They will change because they love you. Smiley. ich versuch's mal zu übersetzen. Du kannst eine Person nicht verändern, weil du sie liebst. Sie werden sich selbst verändern, weil sie dich lieben. An dem Zitat finde ich jetzt tatsächlich überhaupt nichts schlimm. Denn es stimmt. Ich bin sehr gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Das würde ja heißen, dass es vorher scheiße war und sich die Person ändern muss, damit es irgendwie gut geht mit der Beziehung. Ja, und das ist, wenn es dann wahre Liebe ist, dass es dann auch so kommt, ne? Ja. Okay, wir verstehen das quasi in einem ganz anderen Kontext. Und Ehrlich gesagt wundert mich das gerade ein bisschen, dass wir das damals so verstanden haben. Ich glaube, wir waren krawallig. Also wir wollten das einfach so verstehen. So in diesem negativen Kontext, dass man sich ändern muss um der Beziehung willen. Aber wir haben völlig außer Acht gelassen, dass natürlich Beziehungen auch zu Änderungen in Menschen führen. Das ist ganz natürlich. Das ist total toxisch. Und wenn es dann wahre Liebe ist, passiert das dann automatisch? Passiert es, ja. Stimmt, ja, diese Erwartung so. Boah, ich kann das gerade echt nicht so leicht anhören, weil mich das so hart nervt, dass wir Dinge so absichtlich falsch verstehen. Love and lust must go together to build a perfect relationship. Warum muss es beides beinhalten, Liebe und Lust? Also wenn ich da an Menschen denke, die asexuell sind, dann können die dann nie eine perfekte Beziehung haben? Habe ich auch dran gedacht, ja. Genau. Und auf der anderen Seite ist es aber ja auch so, dass nicht jede Beziehung romantisch sein muss. Okay, da stimme ich uns zur Abwechslung mal zu. Einerseits gibt es keine Perfektion und das ist okay. Das ist sehr okay sogar. Und andererseits geht Liebe alleine auch, vor allem auch bei asexuellen Menschen. Lust alleine geht auch und Love und Lust zusammen geht natürlich auch. Also dieses Zitat ist einfach völliger Quatsch. Real man doesn't love a million girls. He loves one girl in million ways. Ja, auch krass, ne? A real man und dann girl. Also stimmt. Warum oh, da ja. Man und girl steht anstatt boy und woman. Ja. Und umgekehrt, wenn da stehen würde, a real woman doesn't love a million boys, das würde einen total anderen Eindruck machen. Ja. Es wird besser, ich kann öfter mal zustimmen. Ja, stimmt, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. You may be human to others, but for me, you are the universe. Oh weh, sehr kitschig, das ist überhaupt nicht meine Art von Sprüchen, aber... Was ist das, was, wenn man sowas liest und das glaubt, dass es sowas gibt? Oder ich sag mal, man ist vielleicht gerade nicht in einer Beziehung und dann liest man sowas und denkt, ja, das ist das, was ich finden muss. Das ist so das ultimative Ziel. Mhm. Ist das überhaupt, und das ist ja nicht erreichbar. Mhm. Vielleicht ist es erreichbar für Menschen und vielleicht ist es realistisch für Menschen und vielleicht möchten manche Menschen genau das finden. Das liegt nicht in meiner Macht, das zu beurteilen. Nur weil ich für mich festgestellt habe, dass Beziehungen immer Aufs und Abs haben und ein Mensch nie alles erfüllen kann, was ich gerne möchte oder mir wünsche von der Beziehung, kann es ja sein, dass es Menschen gibt, die genau das suchen und genau das auch finden. Vielleicht sind für manche Menschen ja ihr oder Partner oder ihre Partnerin das Universe. Weiß ich nicht. Steht mir nicht zu, das zu beurteilen und ist ja möglich. Alle Bedürfnisse befriedigen durch einen Menschen, das funktioniert nicht. Nee. Auch hier wieder, nur weil ich mich nicht in die Situation reinversetzen kann, dass eine Person alle meine Bedürfnisse befriedigt, so gibt es ja vielleicht Personen, die sagen, alle Bedürfnisse, die ich gerade in dem Moment habe, die kann ich entweder selbst befriedigen oder die befriedigst du mir. Und alle anderen Bedürfnisse vielleicht, die ich vorher hatte, die spielen jetzt keine Rolle mehr, weil ich mich so sehr auf diese Beziehung konzentriere. Nochmal, es ist nicht mein Weg, ist ganz weit entfernt von meinem Weg, aber es kann durchaus sein, dass es Menschen gibt, die das genauso sehen und das ist okay. Life without you is so not worth living. I only feel happy and complete when you are with me. Ja, es gibt eine ganze Menge Menschen, die keine Beziehung haben oder keine Partnerschaft haben gerade, aber gerne eine wollen würden, aber das Gefühl haben, sie selber sind so unvollständig und das löst so einen krassen Druck aus. Ja. Ich glaube, man muss Menschen, die gerade nicht in der Partnerschaft sind, nicht unbedingt bevormunden in der Hinsicht. Natürlich kann es einen Druck auslösen, aber wir entscheiden ja immer noch selbst, wie wir mit diesen Zitaten oder diesen Glaubenssätzen oder diesem äußeren Druck umgehen. Und wenn ich zum Beispiel, ich bin auch nicht in einer Partnerschaft, gerade wenn ich das lese, dann denke ich so, hey, okay, wenn es Menschen gibt, die daran glauben, okay, ich nicht, aber es löst jetzt keinen Druck aus und das muss nicht bei allen Menschen Druck auslösen. Something tells me I'm going to love him forever. Etwas sagt mir, dass ich ihn für immer lieben werde. Haben wir eigentlich schon abgehandelt, ne? Ja. Für immer. Also ja, wie soll man sich das, man weiß doch nie, was morgen passiert. Woher soll man das wissen? Ja, richtig. Da habe ich, glaube ich, auch in den letzten Folgen schon genug dazu gesagt. Vielleicht deswegen hier nur mal als Zusammenfassung. Vielleicht fühlt es sich für manche Menschen auch einfach schön an, den Moment als ewig zu sehen und zu sagen, okay, es fühlt sich gerade wirklich so an, als könnte ich ewig mit dieser Person zusammen sein. Das heißt nicht unbedingt, dass ich das wirklich glaube, dass ich 1 Million Euro darauf verwetten würde. Aber es kann einfach meine Realität und meinen Alltag und meine Partnerschaft vielleicht auch ein bisschen schöner machen, wenn ich davon ausgehe, dass es sehr, sehr lange oder unendlich lange hält. Nochmal, meine Art, Beziehungen zu führen, ist es nicht. Aber ich stehe anderen Menschen zu, dass die das anders sehen. Immer mal wieder vorzuhalten, was ich vor einem Jahr gedacht hätte, was ich jetzt machen würde und was ich jetzt wirklich tue und was das heißt dafür, was in einem Jahr passieren kann und was nicht von heute in einem Jahr, dass ich da wirklich null Ahnung habe, was wirklich ist zu der Situation. Vielleicht dazu mal als Aufklärung, ein Jahr vor der Aufnahme von der originalen Folge war geplant, dass ich ein Jahr später dann mit meiner damaligen Freundin auf Weltreise bin. Und ein Jahr nach dieser Aufnahme der Folge hatte sich Jeannie gerade von mir getrennt. Beides war einfach nicht zu erwarten. My heart is and always will be yours. Finde ich das ziemlich komisch zu sagen, mein Herz gehört dir, weil für mich ist ein Herz halt was Organisches, irgendwie, was sich nicht so einfach entfernen lässt. Okay, da ticke ich mittlerweile anders und ehrlich gesagt glaube ich, dass ich damals auch schon anders getickt habe, also anders als ich da zugeben möchte. Ich war nämlich damals natürlich der rationale Mensch, der nur Gefühle zulässt, wenn sie ihm hilfreich erscheinen und so. Aber das ist Quatsch, das war ich eigentlich nie. Und jetzt gerade würde ich auch sagen, dass ich gefühlvoll sein kann und dass ich das auch durch solche Phrasen zum Beispiel zeigen kann, also dass das zumindest nie ausgeschlossen ist. Wenn ich sage, mein Herz gehört dir, das ist vielleicht ein bisschen zu schmalzig, aber das Herz als Synonym für Liebe, das kann man durchaus verwenden, das kann auch ich verwenden. Und ich war damals auch nicht der Meinung, dass es nur ein physisches Organ ist. Okay, erstes Zitat. Zusammenkommen ist der Anfang, Zusammensein ist ein Fortschritt, Zusammenbleiben ist wirklicher Erfolg. Also warum müssen wir darauf hinarbeiten, dass man zusammenbleibt? Warum ist das das ultimative Ziel? Also ich halte es für durchaus legitim, was Jeannie hier sagt, dass das ja nur implizit ist und in den meisten Beziehungen ja nicht explizit ausgesprochen wird, so hey, lass uns so lange zusammenbleiben, wie nur irgendwie möglich. Aber ich glaube, wenn man eine Beziehung, speziell eine Partnerschaft eingeht, dann ist das schon, zumindest in meiner Wahrnehmung, die implizite Zielsetzung, dass man dem Ganzen jetzt nicht direkt ein Enddatum gibt. Denn wenn ich mir vorstelle, ich gehe in eine Beziehung ein mit einer Person und die hat ein Enddatum zum Beispiel, weil die Person irgendwann ins Ausland umzieht und ich sage, das klappt dann für mich nicht mehr, dann ist das keine Partnerschaft für mich. Aber ich verstehe auch Jeannies Punkt, dass es natürlich implizit ist und man vielleicht darüber sprechen sollte. Ich frage mich auch immer, wenn man wirklich jedes Mal, wenn man sich trennt, das als Misserfolg sieht, dann gibt es ja bei den meisten Menschen irgendwie, weiß ich nicht, 20 Misserfolge im Leben und einen Erfolg irgendwie. Aber der ist auch nur erfolgreich, solange man sich nicht trennt. Ich glaube, nicht alle Menschen tun das. Also eine Beziehung oder eine Partnerschaft in dem Fall als Misserfolg sehen, nur weil man sich trennt. Ich sehe auch nicht alle meine Partnerschaften in der Vergangenheit als Misserfolg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten meiner Partnerinnen, naja, vielleicht nicht die meisten, aber manche meiner Partnerinnen unsere vergangene Beziehung auch nicht als Misserfolg sehen würden. Also ich glaube, da unterstellen wir einfach durch das Zitat Menschen allgemein was so vielleicht auch nicht stimmt. Wahre Liebe gleicht einem Ring und ein Ring hat kein Ende. Ein Ring hat auch keinen Anfang. Ein Ring hat auch keinen Anfang, stimmt. Ergibt das dann jetzt überhaupt noch Sinn? Ich weiß nicht, vielleicht sowas, wenn man religiös ist, könnte man von göttlicher Liebe sprechen, ja, keinen Anfang und kein Ende. Ja. Aber jede reale Liebe hat irgendeinen Anfang. Also da muss ich jetzt auch ein bisschen lachen bei dem Zitat. Das ist wirklich so ein bisschen missglückt. Ich habe das Gefühl, da war irgendein Praktikant dran und hat sich dieses Zitat ausgedacht. Eigentlich bin ich ja nicht wirklich eifersüchtig, aber was meins ist, ist nun mal eben meins. Eigentlich bin ich nicht eifersüchtig. Das heißt, in Beziehungen, die mir nicht so wichtig sind, bin ich nicht eifersüchtig. Aber mit dir, das ist ja was anderes. Du gehörst ja jetzt mir. Genau, das ist wieder diese Annahme, dass ein negatives Gefühl notwendig ist für was Positives. Da bin ich heute anderer Meinung. Also diese Idee verurteile ich ja da und halte sie für nicht zielführend, aber ich glaube, es gibt durchaus Situationen, in denen ein negatives Gefühl oder auch negatives Ereignis dazu führt oder dazu notwendig ist, das Positive positiver zu sehen. Das beste Beispiel ist dafür, dass das Leben mit dem Tod endet. Und ich finde, das Leben ist auch deswegen wertvoll, weil es mit dem Tod endet. Jedes Mädchen hat einen Jungen, zu dem immer wieder zurückgehen würde. Erstmal fehlt da ein Wort und zweitens mal, warum? Ja, ich kann dir sagen, warum. Patriarchat. Frauen werden oder wurden und werden immer noch dazu erzogen, gesellschaftskonform zu sein, nicht anzuecken, gemocht zu werden. Und das führt in Beziehungen manchmal, natürlich nicht immer, aber manchmal dazu, dass Frauen mehr mit sich machen lassen, was total scheiße ist. Also, dass quasi Männer mehr auf Konfrontation gehen können und die Frau trotzdem noch mitmacht, das ist echt toxisch und das ist aber ein gesellschaftliches Problem, also ein patriarchales Problem. Dass wenn man anders denkt, dass man immer eine Außenseiterposition hat, ne? Wenn man sehr kontrovers ist und Dinge einfach anders macht. Und ich glaube, dass solche Bilder und Texte sowas einfach so krass nochmal bestärken irgendwie. Und das ist so ganz, ganz, ganz schlimm einfach. Und ich denke mir auch, diese ganzen Bilder, das erzeugt so ein fiktives und unrealistisches, unerreichbares Ideal von Liebe und Partnerschaft, was dann zu erreichen das größte Ziel ist, was aber nicht erreichbar ist. Das größte Ziel im Leben, ne? Das ist wie eine Religion eigentlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich gar nicht erreichbar ist, das Ziel, also so eine perfekte Beziehung zu haben. Ich glaube, manche Menschen beschreiben ihre Beziehung schon als perfekt. Aber den Vergleich mit der Religion habe ich, glaube ich, ganz gut getroffen. Das wundert mich gerade sehr, also positiv, dass ich das gesagt habe, weil das stimmt. Das ist was, an das man glaubt und das eben zweifellos super schwer zu erreichen ist und sehr viele Menschen scheitern daran und hinterfragen dann ihr ganzes Leben, weil sie sich so stark auf Partnerschaften konzentrieren und sich selbst vielleicht gar nicht mehr sehen. Gar nicht so, nicht nur in älteren Generationen, finde ich auch, das erlebt man auch ganz oft so in unserem Alter, dass ich das Gefühl habe, das sind Paare, die eine romantische Beziehung haben, aber die wirken so resigniert miteinander, so sehr eingespielt, sehr routiniert, da ist irgendwie nicht, da ist das, also da fehlt irgendwie was, aber man ist ja schließlich zusammen und die Beziehung ist ja stabil und sicher und gut und ja. Da merkt man die Verbindung gar nicht. Ja. Ich glaube, hier sollte ich eher sagen, da merke ich die Verbindung nicht. Vielleicht merken diese Menschen die Verbindung sehr wohl und vielleicht ist das deren Weg, eine Verbindung einzugehen oder eine Verbindung zu halten, nämlich einfach sehr, sehr routiniert zu sein im Umgang miteinander. Und das ist ja in Ordnung, das können die ja machen. Und ja, genau. Und da wirkt auch die Sprache sehr stark. Also bei diesen Zitaten, uns ist ja vorhin schon aufgefallen, dass es meistens so ist, dass der Mann dieses Zitat in den Mund gelegt bekommt und sagt so, meine Frau ist das und das oder meine Freundin oder du Mädchen bist so und so. Da kann ich eigentlich wieder nur zustimmen. Achtet mal drauf, wenn ihr so Zitate lest über Beziehungen und Liebe, wie oft diese Zitate quasi einem Mann oder dem männlichen Teil in den Mund gelegt werden. Meine Partnerin, also oder in dem Fall meine Partnerin, dieses meine zeigt ja so einen Besitz an und eine Zugehörigkeit. Und eine Sprache prägt ja auch Denkmuster. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, da bin ich mittlerweile anderer Meinung. Also nicht, dass Sprache nicht wichtig ist, natürlich, aber dass ein Possessivpronomen wie meine Freundin oder mein Freund nicht immer Besitz anzeigt, also vor allem, wenn es auf Menschen bezogen ist. Aber da gehe ich sicherlich nochmal in einer anderen Folge stärker drauf ein, zum Beispiel in der Folge Liebe. Die nächste Folge wird erstmal die über Bezeichnungen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, und diese Folge könnt ihr gerne nochmal nachhören. Ich fand nämlich die stellenweise ja nicht so gelungen, aber doch über große Teile doch ziemlich gut. Ich habe auch zwei Zitate ausgelassen, wo ich dachte, da muss ich nicht wirklich viel zu sagen, weil die einfach so stimmen. Und gerade zum Ende der Originalfolge hin, finde ich, sagen wir ziemlich viel sinnvolles Zeug. Zum Beispiel reden wir über Aromantik oder wie es glorifiziert wird, dass Frauen in Beziehungen abhängig sind. Also hört euch die Folge gerne nochmal an, allerdings mit der Content Warning, dass wir da auch über sexualisierte Gewalt reden. Das hätten wir an der Originalfolge schon notieren sollen. Schaltet ansonsten auch bei der nächsten Folge Monokultur Revisited wieder ein. Stay tuned und bis dahin.